bisschen anstößig gewesen. Ich bin anstößig gewesen. Wieso ist das jetzt wieder nicht Vollbild, Alter? Was muss man denn da drücken, Alter? Ich check. Bis wir das immer hier alles eingerichtet haben. Jetzt schiebe ich das hier so vor mein Gesicht. Wo ist deine Cam eigentlich? Da. Ja, nee, ist die auf dem Monitor? Ja. Ah, okay. Kann ich das zeigen? Ich bräuchte einen Spiegel, um das dir zu zeigen. Zeig mal deine Butze. Kannst du das, achso, das ist am Laptop dran, gell? Ja, die ist absolut nicht spektakulär. Die sieht so ganz kahl aus. Das, was ich sehe, ist ein Vorhang und dann so ein weißer Balken und dann der Rest, ja, ist einfach weiß und ein Bett. Das ist ein schimmliges Bett, Alter. Das war's. Wo ich das letzte Mal hier war, zum Glück habe ich jetzt nicht mehr so ein Zimmer, wo ich das letzte Mal hier war, da war die Kloschüssel einfach frontal auf die Dusche zugebaut. Weißt du, was ich meine? Die Kloschüssel frontal auf die Dusche, dass so, du in die Dusche reingucken kannst, wenn du scheißen gehst. Und so, und das war, das zwischen Kloschüssel und Duschwand waren es vielleicht 15 Zentimeter oder so. Und die war so schräg ans Eck hingebaut, das heißt, man musste sich so seitlich draufsetzen. Das finde ich ganz komisch. Schräg, ich sitze ungern schräg auf einem Klo in einem Raum drin. Das war eine Katastrophe, ey. Ich weiß nicht, wie ich das eine Woche ausgehalten habe in dem Zimmer. Hier ist jetzt perfekt. Hier ist jetzt, die haben es irgendwie mit den Klos. Hier ist jetzt neben der Dusche das Klo. Das ist optimal, kann man sich richtig gut draufsetzen. Aber das Klopapier ist einfach an der gegenüberliegenden Wand. Wie viel Meter? Zwei Meter weg. Kommst nicht ans Klopapier ran. Und jeder, der die Bauweise hat. Jeder, der diese Bauweise vom Zimmer hat, der holt sich das Klopapier immer davor, also macht es weg vom Klopapierhalter und stellt es dann neben das Klo. Einfach weil du nicht, wenn du dein Geschäft verrichtet hast, das Klopapier, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich das zu holen. Du brauchst so ein Greiferhändchen, um das so dann so abzurollen und so zu greifen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, aber jeder holt es und stellt es so neben das Klo. Und dann ist aber jeden Tag irgendwie so eine Putzkraft hier drin und hängt das penetrant jedes Mal wieder an den Halter hin. Ich glaube, das ist dein größtes Vergnügen, dass du wahrscheinlich. Aber es erzählt jeder so, ja, ich habe auch die Klorolle, Mann, das ist für mich so ein Fiasko hier. Das ist schön, wenn alle so das gleiche Problem haben, alle in der gleichen Situation stecken. Auch wenn es nur leichte Dinge sind. Vor allem jetzt hat ein anderer hat jetzt das Zimmer bekommen, das ich beim letzten Mal hatte. Und der hat sich jetzt nach einem Tag beschwert und hat ein Upgrade bekommen. Und ich habe es letztes Mal durchgezogen. Der ist jetzt irgendwie in so einem Doppelzimmer alleine mit riesigem Bett und so. Hast du dich dann dumm gefühlt, weil du nicht auf die Idee gekommen bist, dich zu beschweren? Oder? Ich habe mich stark gefühlt, weil ich es durchgezogen habe, weil ich es ausgehalten habe. Okay, es war nicht so lange her, dass wir über Aushalten gesprochen haben. Und das habe ich ausgehalten. Da bin ich stolz auf mich. Ich habe vorher, wenn ich auch hier dran gesessen, mit dem Blick nach draußen aus dem Fenster raus, und hab ein bisschen Schlagzeug gespielt und hab dann auch gesehen, wie alle Lichter nacheinander an und ausgegangen sind, aber hab einfach nur zugeguckt und sich die Leute, wie sie irgendwas in der Küche rumkruscheln und dann bei manchen geht das Licht so an, dass es erst so flackert, so blub, blub, blub, blub, und dann bleibt es an, also geht nicht so auf einmal an. So, die machen das so schnell wieder aus, dass es eigentlich nur blubbert. Strobopop. Das macht nur so und dann sind sie schon fertig und dann machen sie es wieder aus. Sehr gut. Aber es war eigentlich entspannt so. Dann hatten wir immer was zu sehen. Dann hat man so, war alles ganz dunkel und auf einmal geht da ein Licht an, guckt man so ein bisschen rum. Aber ganz so lange ist es dann auch nicht unterhaltsam, weil es halt dann doch irgendwie. Ja. Nur Fenster sind, in denen Licht angeht. Eieiei. Bist fit? Es geht so. Soll ich Ansage machen, dass man loslegen kann? Und dann erzählt dir eine Story. Kannst du machen. Okay. Und damit herzlich willkommen hier zu Podcast in Son Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Dem spontanen Cast in Son. dem Shoutout zurück zur ersten Folge, die habe ich mir angehört die Tage. Die erste Folge? Ja, und da haben wir noch gesagt, wir heißen Podcastens und Gruß, weil ich das am Anfang so gedacht habe, sonst checken die Leute nicht, dass das Carstens und von Podcast kommt, aber es klingt halt, das ist halt so ein halber Zungenbrecher irgendwie, wenn man das sagt. Das ist schon, vor allem jetzt, wo das sich so über 30.000 Folgen eingebürgert hat. Fast, ja, oder? Fast so viele. Okay, jetzt kannst du eine Story ballern. Ja, so eine krasse Story ist gar nicht eigentlich. Ich bin nur nicht so richtig fit, weil wir gestern so einen Spontan-Suff gemacht haben hier. Lernt ihr da überhaupt irgendwas, oder? Ja, schon so mehr oder weniger. Ja, wir sind gestern angekommen, hatten dann 4 Stunden Rechtsvorlesung und wir treffen uns dann abends, also zu 50% der Teilnehmer pendeln hier, die anderen 50 pendeln jeden Tag. Und das ist so ein zweigeteilt, das war im November schon mal, im Dezember, da wo wir auch eine Folge aufgenommen haben. Und wir treffen uns halt abends immer so in der Filter Lounge heißt die. Sind so drei Sofas im Keller. Wie heißt die Lounge? Und die Filter Lounge, weil wir sind hier in Filterstadt, deswegen ist die Filter Lounge. Okay. Und da trinken wir dann halt so ein, zwei Bierchen. Und irgendwie haben wir gestern dann so 2, 3 Flaschen Wein getrunken, auf einmal statt so 1, 2 Bierchen. Stabil, auf jeden Fall. Ging dann ein bisschen länger und das war ein richtig großer Fehler, weil ich war noch fertig vom Super Bowl gucken und hab das jetzt quasi nur verschleppt, weil ich dann gestern schon wieder um 2:30 ins Bett gegangen bin und um 8 aufstehen musste. Mein Chef hat nur gemeint, dass ich nichts gewöhnt bin, wenn ich, oh, jetzt hat hier das Hintron gefangen. Perfekt. Hat gemeint, ich wäre nichts gewöhnt, wenn ich Super Bowl angucke und dann am nächsten Tag frei brauche. Kann man doch ganz normal arbeiten gehen. Von wegen. Erstmal ein Diss abgegriffen. Krass, ja. Du hast Super Bowl auch angeguckt, oder? Yes, yes, yes. Ja, wie fandst du? War spannend bis zum Schluss eigentlich. War gut. Mhm. Halbzeitshow war auch gut. Hat gepasst irgendwie alles. Ich finde, mir hat die Halbzeitshow noch nie wirklich was gegeben, aber ich finde, mir gibt es mittlerweile gar nichts mehr. Nee, ich fand es, dadurch, dass es immer so scheiße war, eigentlich jetzt so ganz okay. Irgendwie was Normales irgendwie, nichts so brutal Übertriebenes. Ich finde, das ist halt so was absolut Austauschbares irgendwie. Vor allem, das früher war das, glaube ich, wirklich was Besonderes, da zu spielen. Und da waren so Künstler wie was weiß ich, Prince oder so wirklich Größen. Gut, Shakira und J-Lo sind schon auch Größen und Maroon 5. Shakira ist eigentlich keine Größe, aber... Ja, keine Ahnung, aber ich finde dieses... das ist so gar nicht... Weil die klein ist, weißt du? Weil die klein ist, ja. Nee, was mich halt so stört, irgendwie dieses Liederangespiele. Weißt du, die spielen ja immer nur so 30 Sekunden von einem Song und dann skippen sie in den nächsten, so. Da wird kein Lied mehr ganz durchgespielt und ich habe mir vor kurzem gerade die Halftime-Show von Prince angeschaut und der spielt halt seine 5 Songs oder so alle durch, wenn ich mich recht erinnere. Ich will jetzt hier keine Halbwahrheiten droppen, aber wenn ich mich recht erinnere, hat er alles durchgespielt und das nervt mich richtig bei der Halftime-Show. Das ist immer so ein, das ist wie auf einer Party, wenn Leute am Handy stehen, die so, oh, jetzt ist das Lied geil und dann so, oh nee, aber das ist auch geil und das ist auch geil und alle anderen so, hau doch ab von dem Handy, du Arschloch. Das Schlimmste auf der Party, wenn so Lieder nervig abgebrochen werden. Ah. Gerne brauchen. Ja, ich weiß nicht, ich finde, manchmal sind die Übergänge eigentlich ganz geil, vor allem waren die Lieder da alles so ein bisschen auf, also nicht das Originalding, so minimal geremixed, sagt man jetzt mal in Anführungszeichen. Deswegen fand ich es okay und die Liederauswahl war auch okay, bis auf diesen Dude, der da so mitgerappt hat. Der Spannogel. Der gehört, glaube ich, dazu, aber den hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ich habe gedacht, es kommt irgendein Gast, aber kam kein. Also, wenn man den wegzählt, kam ja eigentlich, glaube ich, kein Gast, oder? Ja, eigentlich hieß es im Voraus mal, dass Ja Rule kommt. Ja Rule. Und eigentlich hieß es ja auch, dass es ein Tribute für Kobe gibt. Da gab es alles, ne? Nee. Wie das SpongeBob-Ding gab es auch nicht. Mhm. Ja, doch. Thaddäus für 5 Sekunden. Okay. Aber das ist ja auch mächtig gewesen. Aber ich fand die Choreos fand ich sick. Die haben gepasst, die waren on point. Mhm. Es waren so ganz viele Leute, die alle ganz genau gleich getanzt haben. Das fand ich richtig gut. Ich fand die Bläser-Choreo. Was haben die gemacht? Die haben immer dann die Trompete am Mund gehabt, wenn keine Trompete gespielt hat. Und wenn Trompete gespielt hat, hatten sie es nicht am Mund, dann haben sie getanzt. Das ist sehr gut. Aber wirklich konsequent. Ganz am Anfang hat es einmal gepasst und danach kein einziges Mal mehr. Was ich fand, das Beste war eigentlich, dass Shakira diesen in die Kamera gemacht hat. Den habe ich brutal gefeiert. Der hat es auch gerade in richtig vielen Memes verwurschtet. So muss es sein. Ich glaube, das wollte er auch damit erreichen, weil sonst machst du sowas einfach nicht. Schon. Was mich halt fasziniert hat, dass die halt beide echt für ihr Alter brutal fit sind. Ja. Mein J-Lo ist 50, Alter. Das ist crazy, dann hüpfen die da rum und singen nebenher. Das ist schon. Die haben halt auch wirklich richtig gute Körper. Also zumindest das, was man so sehen konnte. Das ist halt echt schon beachtlich. Wer weiß, ob da viel rumgeschnippelt ist oder nicht, aber es ist trotzdem richtig krass. Die sind fit auf jeden Fall. Fitter als wir. Ja. Würde ich das sagen. Definitiv. Hat die nicht aber auf einmal in so einer Pole-Dance-Stange so runde gebaumelt. Ja. Da habe ich gedacht, sie macht gleich so die Fahne raus. So richtig am Flexen einfach. Das kann sie bestimmt, aber muss sie niemandem beweisen, deswegen macht sie das dann. Ja, aber wie gesagt, Halftime-Show kann man auch weglassen eigentlich. Ja gut, aber bevor du Werbung anguckst, guckst du halt das an, ist doch okay. Ja, wenn wir halt, Entschuldigung, wenn wir hier Ami-Werbung angucken könnten, wäre es geil. Fand ich Parship und Chio und Tech24 nicht gut, oder? Ich fand die Philips OneBlade. Die Philips OneBlade, Alter. Das ist ein Listbild einfach. Das ist die beste Rasur für deinen eigenen Style, Philips OneBlade. Und da ist doch einer, der hat so einen ganz flauschigen Bart und nimmt so einen ganzen Batzen weg. Ich habe immer auf den geguckt. Komplett Büschel weg. Aber wie gut es wegging. Das glaube ich nicht. Zwei Leute, die dabei waren, haben gemeint, sie haben beide den Dinger und der war schon krass unterwegs, aber. Echt? Ja. Okay. Ich rasiere mich nicht mit solchem Gerätschaft. Aber da kannst du sogar einstellen, dass du, weißt du, wie bei so einem Trimmer, dass du nicht alles wegmachst, sondern dass du so bis, keine Ahnung, wie viel Millimeter, bis 10 Millimeter, glaube ich, kannst du sogar wegstellen und dann. Okay. Ich will an der Stelle keine Werbung machen, aber jetzt haben wir es halt schon gesagt. Philips. Aber man kann auf jeden Fall angucken, den Super Bowl, wenn man es verpasst hat oder nicht konnte, aus welchen Gründen auch immer. Das Spiel war richtig gut, fand ich. Also es war echt mal wieder richtig auf Augenhöhe lange Zeit und dann hat halt am Schluss die eine Mannschaft noch richtig aufgedreht. Ja, es gab auch wenig Strafen und so, das nervt auch mal ein bisschen. Und es gab auch immer so ganz krass knappe Entscheidungen irgendwie, wenn es wirklich um Punkte ging. Da hast du wirklich genau hingeguckt und hast gedacht, okay, war jetzt vielleicht gar nicht die richtige Entscheidung an der Stelle oder so, aber es ging halt einfach weiter. Das ist halt auch geil, dass die da nicht so sich ewig lang mit aufhalten, sondern wird einfach innerhalb von Minuten eine Entscheidung getroffen und dann. Minuten? Innerhalb von Minuten. Nee. Ist ein tolles Spektakel, immer wieder gern, nur am nächsten Tag halt völlig tot. Ich wollte auch am nächsten Tag dann ein bisschen Schlaf ausgleichen, schaff's dann mittags mich nochmal hinzulegen, habe mich mit einem Podcast so in den Mittagsnap einsäuseln lassen und dann klingelt auf einmal einer an der Klingel und dann war's gar nicht für mich, sondern er wollte für jemand anderes ein Paket abgeben, der über uns wohnt, so. Die Wohnung drüber. Das heißt, er musste nur in die Eingangstür gelassen werden und das hat er mir versucht zu erklären, aber ich war so ein bisschen perplex in dem Moment, weil ich dachte habe, ich muss schnell irgendwie ein Paket annehmen oder so, bevor der wegfährt mit meinem Paket. Aber eigentlich hatte ich gar keins, aber wenn man so im Halbschlaf ist, dann denkt man nicht nach und dann erklärt er das ewig und ich denke dann so, oh scheiße, hätte es nicht irgendwo anders klingeln können. Aber ja, dann konnte ich nur mal einschlafen. Das war die Geschichte. Wow. Das war sehr fies an dem Tag, aber das glaube ich. Naja. Das glaube ich gern. Oh. Gott, ey, ich bin echt nicht fit gerade. Ich geh straight nach dem Aufnehmen, glaube ich, ins Bett. Oh yeah. Und dann klopft es an der Tür, dann fragen sie, ob du doch nochmal saufen kommst. Sagst du, ja, was soll's, einen haben wir immer noch getrunken. Lärmen uns halt nochmal ein. Nein, der andere. Nee. Also, hast du gelesen, dass One Piece real verfilmt wird? Auf Netflix, glaub. Echt jetzt? Mhm. Aber. Glaubst du, es wird nichts? Nee, man. Bisher wurde noch keine Realverfilmung von irgendeinem Anime gut. Gab's schon eine? Es gab eine ganz, ganz grauenvolle Dragon Ball Z-Realverfilmung. Oh ja, oh ja. Und von Death Note gab's auch eine von Netflix, die war auch stabil. Ja, gut, es war das Problem, dass das halt direkt ein Film war und nicht eine ganze Serie. Das kannst du halt nicht alles in ein Ding reinstopfen, das funktioniert halt nicht. Das hätte sich aber auch jemand überlegen können an der Stelle einfach. Ja, und One Piece soll auch eine Serie werden, real. Ich habe es nicht genau gelesen, aber ich habe nur gelesen, One Piece wird real verfilmt. Weil das kann doch fast gar nicht sein. Das ist ja auch die, gerade One Piece ist ja ewig vollgestopft mit Filler-Folgen. Das sind ja irgendwie 1000 Folgen oder so. Das kannst du ja nicht alles mit echten Menschen nochmal nachdrehen. Der geht doch auch ewig, oder? Ja. One Piece Realverfilmung, Infos und News pro 7 Max. Puh. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser informieren sollen an der Stelle. Ja, aber jetzt kommt der Artikel, weißt du, du liest die Überschrift und willst eigentlich nur so wissen, um was es geht. Aber dann wird es dir nicht im ersten Satz erklärt, dann denke ich auch so. One Piece als Live-Action-Serie in Hollywood produziert werden. Was? Was soll eine Live-Action-Serie sein? Das ist was ganz Verrücktes, Modernes wahrscheinlich. Für die Fans ist dies jedoch nicht nur Grund für Jubelschreie, sondern gibt auch Anlass zur Besorgnis. Wir haben alle Fakten zusammengetragen. Alle Fakten. Kennst du diese Werbung? Die finde ich ganz komisch. Die da hier? Diese Werbung, das ist wieder so was. Wie geht es Podcast Gutes? Girokonto kostenlos. Also wenn die so mittendrin ist und man wieso die so macht hochzieht. Der Bums, das ist ja dunkel, Alter. Oh. Ja, shit. Digga. Jetzt geht auch noch der Bildschirm schon an. da sieht man Text oder auch nicht. Und dann scrollt man, dann kommt ein Bild und dann kommt nach dem Text zwischendrin das schiebt sich so auf und dann schiebt sich's wieder zu. Und das ist die Werbung. Also am Handy, am mobilen Endgerät. Am Handy. Am Smartphone. Mein Seminarleiter hier sagt zu seinem Laptop-Klapprechner. Das ist ein Motorola Razr, oder? Da muss ich mal meinen Klapprechner noch schmeißen. Wie sagst du zur Fernbedienung? Drücker. Drücker. Ja. Was hältst du von Zapper? Zapper. Oder Tipper? Tipper. Nicht schlecht. Oder Bestimmer. Bestimmer. Alles verkürzt irgendwo. Das ist so witzig. Gerade beim Super Bowl. Ich weiß nicht, ich wollte es eigentlich nicht auf ProSieben angucken, weil ich Coach Isume geht noch, den Rest finde ich schrecklich und mich stört auch, dass das Spiel immer erklärt wird und so, das ist grauenvoll wirklich und ich hätte es richtig gerne im O-Ton angeguckt, aber es wollte die Gruppe nicht, wo ich war und dann musste ich es doch mit auf ProSieben anschauen und da hat er irgendwann einen Tweet vorgelesen von Brady, wo Brady schreibt, dass er seinem Sohn die Werbung gezeigt hat, die mit ihm gedreht wurde, in der er sagt, I'm going nowhere. Also dieses er wird noch weiterspielen quasi, hat er seinem Sohn gezeigt und der Sohn war so happy, dass er weinen musste und gave me a big hug. Also der Sohn hat ihm einen Hug gegeben und der Icke von ProSieben hat es mit, er hat ihm einen Drücker gegeben, übersetzt. Ist doch gut. Big Hug, weißt du, so was Emotionales. So. Du kannst sagen, der hat ihm eine große Umarmung gegeben und so, dann sagt er so, und dann hat er ihm einen Drücker gegeben. Chup, chup. Er ist so, toll, Papa, weiter geht's. Junge, Junge. Hast du es auch ProSieben Max mäßig angeguckt, oder? Ja, ein HD. The Zone. Deluxe Zone. Nice. Also, ich hab's. Ich fand es unterhaltsam, das Deutschgebabbel so und immer das, wenn die manchmal sagen die ja wirklich einfach falsche Sachen, ist eigentlich ganz witzig dann, wenn man sich ein bisschen drüber aufregt. Also wenn sie wirklich was erklären auf dem Spielfeld, was sich anscheinend abspielt oder irgendwelche Fachbegriffe und das einfach wirklich falsch machen, so kommt halt ab und zu vor, aber Ja, ansonsten ja, hat es mich jetzt beim nicht Stecker. So, nicht, ja, eigentlich hauptsächlich bei dem. Oder wenn sie immer, wenn sie, da spielt ein Deutscher, gut, der hat es jetzt bis ganz nach oben geschafft, hat jetzt im großen Finale gespielt und aber ist nicht viel auf dem Platz oder hat irgendwie was Krasses zerlegt, aber wie sie sich da immer aufgeilen, dass da ein deutscher Spieler in der NFL ist. Das ist schon immer so. Das war den allerersten Super Bowl, den ich angeguckt habe, oder das war, glaube ich, der zweite, war, das müsste 2011 gewesen sein oder 10, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da waren die New York Giants, haben da gespielt und da hat damals, glaube ich, noch der Kuhn bei denen gespielt, auch ein Deutscher. Und der war nicht Starter, also der saß auf der Bank. Und trotzdem haben die ganze Zeit in jeder Pause gefühlt den gefilmt und immer wieder gesagt, wann kommt er? Wann ist dein Einsatz? Wann da auf dem Platz? Und so gehypt, wie wenn der so the man of the match wird, weil der jetzt gleich kommt und der hat keine Sekunde gespielt, aber war, glaube ich, der meistgezeigte Spieler in dem ganzen Match, weil die Deutschen halt so voll drauf abgefahren sind. Richtig stolzen sie auf ihre cool. Deutschen. Unsere Jungs, die holen das Ding. Genial, hey. Nee, aber Super Bowl, immer eine schöne Sache. Ich finde den Sport halt auch einfach nice. Ach, geht. Kann man sich mal angucken. Okay. Ich hab gestern habe ich auf Tele, wie heißt's? Nee, der Tele, Kabel 1, habe ich die, wie heißt's? Trucker Mädels oder sowas? Ja, Trucker Girls Austria oder sowas. So Frauen, die so eine LKW-Lieferung machen und das sind dann alles Österreicherinnen. Also so anti-stereotypisch für die Truckerfahrer und dann sind sie auch noch Österreicher und das fand ich so unterhaltsam. Wie die mit ihren Baumstämmen auf dem LKW drauf irgendwo entlang gefahren ist, wo nur Matsch war. Dann ist sie irgendwie mit dem Reifen, mit der Felge gegen irgendwas, dann musste sie alles von selber runterladen im strömenden Regen und hat dann diese riesen Felge noch wechseln müssen. So. Und die macht das einfach, die hat es noch nie voll gemacht, ruft so ein paar Leute an, ja, wie geht denn das, ja, muss ich das Ding da drunter stellen und hier und die hatte gerade so viel Gewicht, dass sie die großen Radmuttern überhaupt runterbekommen hat. So richtig, richtig scheiß Situation, aber die hat einfach geregelt. Bist du Depp? Scheiße. Okay. 2 Millionen. 2 Millionen, nö. Ja, sollen wir über Musik reden? Immer Musik, ey. können wir gerne machen. Okay. Willst du erzählen? Dann fang du doch mal an. Ich hab, glaube beim letzten Mal schon. Oder? Ja, schon beim letzten Mal. Bestimmt. Letztes Mal ist es so lang her. Boah, ich weiß auch nicht mehr. Fuck, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir nochmal ein Album haben. Oh. Muss ich gleich mal kurz mein Handy dann holen. Aber jetzt Alter, es fehlen mir gerade die Worte. Willst du vielleicht einfach mal den Titel oder sowas sagen? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang an der Stelle. Wir haben von Sam das oder die EP A Vision, wie mir aufgefallen ist, müsste es heißen. A Vision. A Vision, glaube ich, denke ich mir, weil das Wort A Vision kenne ich im Deutschen jetzt nicht unbedingt. Uns angehört. Eine 5-Track starke EP. Ein Kurzspieler. Kein Longplayer, sondern ein Kurzspieler. Der Bube kommt, glaube ich, aus Stuttgart. Das Sam. Und war, wie ich auch richtig, glaube ich, vermutet habe, als wir das Album auserwählt haben, war der mit Crow unterwegs früher mal. Also zum Start von Crow, irgendwie so Chimperator-Zeiten. Hatte da auch, ist ja auch mit auf dem Label rumgehüpft und hat man lange nichts mehr von ihm gehört, glaube ich. Beziehungsweise im Mainstream hat man ihn nicht mehr gesehen. Und ja, ich finde, man hat ihn nicht vermisst. Also, ich weiß nicht, ich fand das Album, ich finde es nicht schlecht, nicht scheiße gemacht. Aber es ist auch irgendwie nichts Besonderes so. Also die Lieder sind so nacheinander durchgedudelt. Das letzte fand ich noch am besten. Ich habe jetzt die Tracklist nicht vor mir. Ich weiß nicht, wie es heißt. Unten heißt. Ja, unten, da verarbeitet er so, dass dieses, dass er quasi von dem Label, glaube ich, fallen gelassen wurde, nachdem der Crow-Hype so ein bisschen vorbei war und sich dann wieder hocharbeiten musste von alleine und so. Und dass er schon im Endeffekt sich zweimal jetzt nach oben gearbeitet hat. Einmal damals halt von ganz unten zum Label-Typen und dann halt nach diesem Absturz jetzt nochmal hoch. Und das fand ich ganz interessant, weil das auch ein bisschen was anderes war vom Text her. Von der Musik her war es komplett der gleiche Brei wie die 4 Lieder davor. Aber der Text war halt ein bisschen interessanter. So, ich weiß nicht, ich kann mit so Musik nicht so viel anfangen. Das ist so ein bisschen wie Culture Candela oder so, vor allem, weil das erste Lied auch irgendwie Schüttel dein Speck heißt oder so ein Bums. Oder geht, dass jemand sein Speck schüttelt. Das ist echt grauenvoll, solche Musik. Das ist wirklich so anspruchslose Musik. Also, ja, ich finde es nicht scheiße, aber ich höre es mir nicht an, weil es für mich einfach, mir gibt es gar nichts, das anzuhören. Mir gibt es wirklich gar nichts. Kein Alles Gefühl. Scheiße. Keine Emotionen. Ja, dann musst du nur noch eine Score ballern, dann wärst du durch. Score, 2,5 von 5. Zweieinhalb von fünf. Ja, die So, dann die Mitte. Mitte. Ja, Okay, ich habe wie gedacht, gesagt. da kommt was Krasseres, aber. Nee, wie gesagt, ich find's nicht scheiße, mir gibt's nur wirklich gar nichts. Also grauenvoll zu sagen, war ein bisschen übertrieben. Das ist nur einfach, ich fühle dann nichts, wenn ich mir das anhöre. Weil das so 0815 Partybeats sind mit 0815 Lyrics drüber. Aber ist doch Das kann Apache man auch. machen. Ja, aber Apache hat noch irgendwo einen Stil, der hat noch irgendwo so ein bisschen was, wo so ein Alleinstellungsmerkmal durch das, wie er singt, wie er das rüberbringt, dann sein Erscheinungsbild und die Beats sind ja auch so ein bisschen 80s angehaucht, die meisten. Und das Sam-Zeug, das ist alles so moderner Pop-Beat mit 0815 Lyrics drüber und das war's. Okay. Ich Fandst du es gut? fand's eigentlich ganz gut. Also ich fand nicht alles. Wieso babbelt der denn jetzt? Ich fand's insgesamt gut. Ich glaube, zwischendrin kommt ein Lied, ich glaube, Mein Babe oder sowas. Das fand ich ein bisschen wack, aber ich fand's nice, dass der so ein bisschen was probiert hat, wenn er mit der Stimme, der hat immer noch so eine tiefe Stimme drunter gehabt, wo halt einfach durch irgendwelche Effekte kommt. Das finde ich passt ganz gut. Und auch die Lieder sind so gemacht, dass wenn du sie mit Kopfhörern hörst, dass da so ein großes Stereobild entsteht, weil da irgendwas rumblubbert von rechts nach links und so. Deswegen haben mir viele Beats ganz gut gefallen eigentlich. Sind recht entspannt. Ich glaube, einer geht so ein bisschen. Ja, es ist schon eine poppige Richtung. Da muss man, glaube ich, schon was für abhaben. Aber ich glaube, nicht so poppig wie das Zeugs, was im Radio spielen. Deswegen. Finde ich. Nett. Nee, finde ich nett, würde ich nicht sagen. Okay. Also früher ist er im Radio gelaufen, auf jeden Fall. Okay, ja, mir hat er komplett gar nichts gesagt, der Kerle. Ich wusste am Anfang nicht, ob das ein deutscher oder englischer Kerle ist, bis ich dann halt die Namen von den Liedern gesehen habe. Aber auf jeden Fall fand ich das zweite Lied das Beste. Das ist auch, glaube ich, das meistgehörteste auf der EP. Das heißt, da wo du herkommst, ist so ein bisschen sozialkritisch, weil er Okay. schwarz ist, aber. Wenn er halt, er ist trotzdem nicht da richtig zu Hause und nicht bei den Weißen zu Hause. Jeder Ah sagt ja, halt, geh doch stimmt, zu den anderen so. Das stimmt. finde ich von der Thematik her eigentlich ganz geil. Und so wie er es verpackt hat, ist es so ein bisschen lässig. Also er redet selber so, wie er von den anderen angesprochen wird. Und sind ein paar Sachen, wo du auch denkst, ja, könnte man es jemanden vielleicht wirklich einen Kopf werfen, aber eigentlich kann er für manche Sachen gar nichts. Deswegen hat er schon recht da, was er Ja, sagt. stimmt. Das hatte ich mittlerweile vergessen. Das ist ja halt schon über eine Woche her, dass ich mir das Album angehört habe. Genau, also ich würde dem Ding, was würde ich dem geben? Ich glaube, so eine 6,5 bis 7 von 10. Und ich glaube, ich lasse es auf jeden Fall drin, weil es sind eh nur 5 Lieder. Wenn da eins mal auf Shuffle kommt, freut man sich vielleicht drüber. Oh, krass, Und okay, wenn es mich da dann irgendwann ankäst, fliegt es halt raus. Aber ansonsten kann man das, glaube ich, schon ganz gut hören. Würde ich sagen. würdest du sagen? Genau. Okay. Ja, Wie machen wir das wegen dem Album? Haben wir keins mehr. Ich glaube, wir haben keins mehr, nee. Weißt du, was wir dann einfach machen? Was machen wir dann einfach? Wir hören Slipknot-Album an. Das Slipknot-Album? Ja. Das Neueste. Das Neueste, weil ich denke, das wäre auch gar nicht schlecht, wenn wir uns das anhören. Der für dich auf jeden Fall. Ich hab's schon gehört mehrmals. Ich hab's glaub nur zwei, dreimal oder so gehört, also. Ja, dann ballern wir das doch nochmal. Ballern wir das. Dann können wir, können wir beim nächsten Mal auch berichten, wie wir die Lieder dann live fanden. Genau. Finde ich eine gute Idee. Ob die genauso gut live rüberkommen wie auf der Scheibe. Wie auf dem Band. Auf der Platte, Alter. Ja, weil Samstag ist es soweit, hey. Ein Jugendtraum von mir geht wahr und du kommst halt mit. Ich bin halt auch dabei. Ich bin gar nicht so der krasse Fan irgendwie. Also ich feiere schon viele Lieder, aber ich glaube, ich würde mich nicht wirklich als Fan bezeichnen. Ey, ich bin mittlerweile auch kein Fan mehr. Ich höre es noch gern, aber ich bin kein Fan mehr. Aber in meiner Jugend war ich brutaler Slipknot-Fan. Da war es System of a Down und Slipknot, das war so das Ding, was bei mir permanent gelaufen ist. Kurz davor war es noch Linkin Park und Limp Bizkit. Und dann wurde es abgelöst von System of a Down und Slipknot. War, man, so geil. Ich hab's so gefeiert, vor allem auch dieses Mysteriöse mit den Masken, weil zu der Zeit hat die ja wirklich noch keiner gekannt. Da wusste man nicht, wer steckt da wirklich drunter und so. War schon geil. Dein Internet hätte sich gerade beinahe verabschiedet, aber ich habe gedacht, ich sag mal nichts, das kommt schon wieder. Okay, hat man es noch verstanden? Hat man noch verstanden. Ich sage an der Stelle noch kurz, das Album heißt We Are Not Your Kind. Yo. Ist Metal, ist in einer Stunde drei Minuten rum. Und kam 2019 raus. Ich verlinke es auch wie immer, falls irgendjemand da vorbeiguckt. Dann ich findet Metal. Das im WordPress-Blog. Und Patrick. Ja, war das gerade laut? Das war richtig laut. Sorry. Ich bin auch hier noch nicht ganz so versiert, was es angeht. Do not disturb, jetzt haben wir's. Gut. Ich hab noch eine Rückmeldung hier. Du hast noch eine Rückmeldung? Von unserem Großen. Okay. Ich hatte auch eine Beschwerde vom Großen, dass wir auf dem Instagram-Channel nicht geantwortet haben. Auf was? Was war die Frage? Ich weiß es nicht, er hat irgendwas gefragt. So gehst du mit unserer Community um, kannst du ein bisschen. Das sind die Leute, die uns anhören. Oh, ich habe nicht geguckt. Nee, ich habe es mir angeguckt und dann wollte ich ihm antworten. Und ist irgendwas dazwischen gekommen, ich weiß nicht mehr was. Wie so oft. Und das war aber, glaube ich, auch was nicht so Relevantes. Ich glaube, er wollte deine Nummer oder irgendwie sowas, weil er dir die Rückmeldung für die Rolltreppe geben wollte. Ja, aber der hat auch meine Nummer. Nee, der hat irgendwas mit seinem Handy angestellt. Oh Gott, also, Leute. Ich weiß nicht mehr genau. Sicher den Bums doch in irgendeiner Cloud eures Vertrauens. Das ist, glaube ich, schlimm, dass ich das alles zusammensammeln muss. Aber deine hat er. Hat nur 50% von seinen Kontakten. Nee, der hat auf Instagram angeschrieben. Dann hat zuerst dem Carsten Son Crusoe-Account eine Nachricht geschrieben und dann nochmal meinem persönlichen Account, warum er nicht deinem privaten Account eine Nachricht geschrieben hat, wenn er deine Handynummer wollte, weiß ich auch nicht mehr. Also ich glaube, so war es. Ich bin gerade ein bisschen im Delirium. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere oder nicht. Also aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir ballern uns mal ab. Es geht um Rolltreppen. Oh ja. Es kommt ein Gimmick, ich habe es mir schon angehört, aber ich bin echt gespannt. Servus Patrick, servus Willi. Da ich ja auch jeden Tag fast die Rolltreppe benutze, mache ich immer Folgendes. Also ich habe ja meistens immer noch meine wirklich komplexe Sporttasche dabei und das ist echt relativ umständlich, weil die ja sehr sperrig und groß ist. Aber meistens stelle ich dann die Sporttasche immer rechts an die Seite und stelle mich dann direkt daneben, sodass ich so wenig Platz wie möglich verschwende, aber dann auch niemand irgendwie schadet oder irgendwas im Weg steht oder irgendjemand mit der Tasche vielleicht treffen könnte oder so. Und Ich kriege immer meinen Fuß, weil meistens sind an den Seiten diese Bürsten. Und da ich glaube, dass es eigentlich gar nicht dafür ist, dass man da seinen Schuh abbürstet. Aber ich mache das immer. Ich heb da jedes Mal meine Schuhe hin und bürste da immer dagegen. Und das ist echt krank. Ja, das war das große Mysterium um die Rolltreppenfrage. Wegen der komplexen Sporttasche. Eine komplexe Sporttasche, die verbraucht viel Platz und ist sperrig. Krass, und dann stellt er sie rechts hin und stellt sich links daneben. Nein, pöbeln ihn die Wutbürger dann bestimmt aber ganz schön an, ey, wenn sie. Entschuldigen Sie, Sie riesengroßer Mensch. Rechts stehen, links gehen. Haben Sie das noch nicht gelernt? Die Wutbürger. Das sind die Besten. Das sind die Besten. Besorgt. Die sind nur besorgt. Um was? Dass sie irgendwas verpassen? Weil sie nicht rechtzeitig. Dass ganz Deutschland nicht aufwacht endlich, weil das Land zugrunde geht. Danke, Merkel. Weil Leute ihre komplexen Sporttaschen richtig in den Weg stellen. Nee, weil man sich aufregt über alles und jeden, nicht mit dem Fortschritt geht, den Fortschritt verneint und sich aber selber gegenseitig auf die Schulter klopft dafür, dass man sich drüber aufregt. Das sind Wutbürger. Okay. Ja. Was macht man am besten mit Wutbürgern? Ich würde ja sagen, in Dialog gehen, aber es bringt bei denen halt meistens nichts. Ich finde immer schreien lassen eigentlich am sinnvollsten. Wie bei Kindern. Die beruhigen sich schon wieder. Ja, ein bisschen quengeln lassen und irgendwann, wenn man sagt, ich gehe jetzt und vorläuft, dann irgendwann rennen sie hinterher und sagen, ja, ich bin doch dran, also ich komme doch auch mit. Ich zähle bis drei. Jeremy Pascal. Ich atme jetzt nimmer. Eins. Ich atme nicht mehr. Das ist echt, ey. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist so ganz schwer. Also ich bin echt für Dialog führen mit allen, auch so. Ich finde es auch ganz schrecklich, dass ganz viele immer versuchen, die AfD mundtot zu machen, halt was in irgendwelchen Parlamenten oder so. Ich meine, das ist Demokratie, die wurden halt leider Gottes gewählt, dann muss man auch mit denen in Dialog gehen. Die werden eh nichts durchsetzen können. Aber man soll halt, es ist nur demokratisch, wenn man auf die zugeht und halt mit denen irgendwie versucht, auf Augenhöhe ein Gespräch zu führen, wenn es auch nicht wirklich möglich ist. Und aber bei manchen geht's halt einfach nicht. Bei manchen musst du halt einfach sagen, ja, lass den schreien und irgendwann beruhigt er sich auch wieder. Kann schon sein. Ich glaube, es gibt wirklich so richtig verbitterte Menschen, die einfach auch so festhalten an ihrer Meinung, dass sie sich gar nicht auf irgendwas einlassen und nochmal das von einem anderen Standpunkt aus vielleicht betrachten. Und dann sind die da halt eingefahren und dann denken sie, das, was sie sagen, ist halt so das Beste. Es gibt bestimmt ganz viele. Ja, zu viele leider. Zu viele. Glaube ich. Ja. Naja. Also nicht besorgniserregend viele, aber es gibt schon sehr viele Leute, die so ticken heutzutage. Gut. Und die dann halt diffamierend werden, wenn man eine andere Meinung hat. Haben wir noch eine Frage? Eine Rückfrage. Ich weiß nicht, du musstest mir eine stellen. Ich habe die Rolltreppe gestellt. Lampenöle, Seile. Bomben. Wir haben die immer noch nicht irgendwo rauskopiert und zusammengefasst. Nee. So, Rolltreppen. Wir hatten ja auch darum gebeten, dass er uns neue zukommen lässt. Mit was schreibt ihr Kuli Bleistift ETC? Hat man das schon? Ich glaube, die steht bei dir. Die Frage, ich stelle die trotzdem jetzt einfach. Ja, das ist ja wurscht. Mit was schreibst du? Ich? Herr Willi. Kuli, Bleistift, etc. Mit einer Tastatur. Hey, mit meinen Fingern. Hey, ho. Dad joke. Kennst du diese neue Feature, wo bei Android schon ewig drin ist, mit diesem Rumwischen auf der Tastatur, dass man mit einem Finger, benutzt du das? Hast du mal angezeigt? Ich habe es anfangs benutzt, aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Nee. Ab und zu aus Versehen, wenn ich zu schnell tippe. Dann wischt es los. Wenn mein Handy mit hinterherkommt. Ja. Weil es so schnell wird, Alter. Weil ich so schnell tippe. Power-Tipper. Eine APM von 400. Actions per Minute, für den, der den Begriff nicht kennt. Und wenn du komplett analog unterwegs bist, was benutzt du dann? Meine Schreibmaschine. LOL, Alter, was geht? Dad Award 2020, Servus. Nee, ich schreibe eigentlich nur mit Kuli. Überall, wo ich gehe und stehe, mit Kuli. Schon immer. Machst du schon immer Kuli-Boy? Schon ziemlich lang. Also in der Grundschule Füller. Ich glaube, bis zu dieses, was hattest du für einen Füller? Ich hatte den Standard-Lami-Füller, Lami. Alter, den, Farbe. Den Holz. Holz. Den holzigen. Ah, okay. Den, der, wo so rote Kappe hatte. Ja. Und unten das rote Viereck. Hattest du auch diesen crazy Lami-Dinger, wo so gebogen war und wo dann die Fingerdinger so oh, so, nee. Das nee, hatten nee, nur nee. Ganz komische Leute, Alter. Ja. Das waren so die Freak-Stifte. So, so, oh Gott, was hat der denn da? Ich hatte glaube auch den Lami-Füller. Ich bin jetzt sicher nicht. Ich glaube, meine Schwester hatte den. Ich hatte ganz am Anfang den Lami-Bleistift, wo man so eine fette Mine drin hatte. Der sah genau gleich aus wie der Füller. Mhm. Und dann hat man hinten gedreht und hat die Mine rausgedreht. Aber die war richtig fett. Also du konntest damit, keine Ahnung, über eine Münze schraffieren, aber nicht wirklich schreiben damit. Also ich hatte diesen holzigen Lami in der Grundschule und danach hatte ich den blauen Lami, also so ein Standard-Lami-Füller in Marineblau, dunkelblau, der war richtig schön. Ja, den Stani hatte ich auch, aber in Metall, in so Anthrazitfarben, so matt, das sah eigentlich auch geil aus. Nice, ja. Aber der hat einmal eine Macke gehabt und dann sah es scheiße aus. Oh. Das ist halt ein seltenes Ein. Wo im Deckel diesen Metallstab einmal so rum hatte. Genau, ja. Als Bügel. Ja. Wo man den Finger so drunter bügeln konnte. Und das konnte man nicht kaputt machen, das Ding. Bei so Kugelschreibern reißt man es immer ab, bei dem Lami-Füller war einfach. Da war es so reingebettet. Das ganze Ding vergisst mir, bevor du den in der Hand hattest. Und eigentlich seit spätestens der Realschule schreibe ich wirklich nur noch mit Kuli. Auch im Geschäft, ich schreibe alles mit Kuli. Blau oder schwarze Tinte? Lieber blau als schwarz. Okay. Ich finde blau irgendwie verspielter. Das hat so was Romantisches. es war auch schon immer. Tinte war schon immer blau. Passt eigentlich schon da dazu so. Ich hatte mal eine Zeit lang so einen Gelstift, den fand ich eigentlich ganz geil, weil der so ein bisschen schneller schreibt, gefühlt, wie ein Kugelschreiber. Boah, meinst du den Füller, den man radieren konnte? Nee. Okay. Nee, einfach so, es hatte im Endeffekt auch so eine Kugel, aber ich glaube, das Zeug, das da drin war, war ein bisschen flüssiger wie normale. So normale Kugelschreiber-Tinte ist ja so ganz zellflüssig, da ist ja so ganz wenig drin auch. Deswegen hält es auch so lange, weil das so ganz wenig nur aufgetragen wird. Bei dem Ding trägst du schon mehr auf, musst auch ein bisschen aufpassen, dass es verwischt. Aber du hast gefühlt schneller geschrieben, aber dafür auch schlampiger. Also, wenn du einen Monat lang mit dem Ding geschrieben hast, hast du irgendwann wirklich so, weil du es so weghuschen tust, sieht es irgendwie am Ende vom Tag nur mal ganz so sauber aus, wie mit einem schönen Füllfederhalter. Aber ich habe es gefeiert irgendwie. Ja. Ja, nee, also, ich weiß nicht, Kuli ist ja auch eigentlich das Go-To. Das ist auch dokumentengetreu, das ist auch ganz wichtig. Ja. Du kannst nicht mit einem Bleistift unterschreiben. Nee. Da zeigt dir jeder Bürokrat den Vogel. Jeder Beamte. Das ist nicht fälschungssicher. Gehst du zum Notar und sagst, ah nee, danke, ich habe meinen eigenen Stift dabei und unterschreibst einfach mit einem Bleistift. Was sagt der dann? Mit so einem ganz runde gespitzten Bleistift. Wenn das so ganz klein ist, so das, ja, den habe ich schon ein paar Jahre. Das ist mein Lieblingsbleistift. So ein Ikea-Dinger, nur so ein Stumpel. Gab es auch mal einen in der Klasse, der hat seine Stifte immer so lange gespitzt, bis sie nur noch so Schnupsis waren, dass du echt einen Krampf gekriegt hast beim Schreiben. Konntest du nicht mehr greifen. Zwischen den zwei Fingernägeln noch. Den letzten Aufsatz nur geschrieben. Nur die Mine in der Hand. Oh weh. Ja, ich bin gespannt, ob der Lukas da wieder was Besonderes hat. Wegen seiner komplexen Sporttasche schreibt er nur noch mit. Mit diesem Blut. Gebogenen Lami-Füller. Weil der ergonomisch ist. Nee, der ging echt gar nicht. Nee, das weiß nicht, also vielleicht verurteilt man da jetzt ein paar Menschen, aber. Aber die schämen sich in Wirklichkeit auch selber ein bisschen darüber. Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich die sagen schon. So, ja, das war wirklich die dunkle Seite meiner Vergangenheit. Der sah auch immer hässlich aus, weil der immer so Neonfarben war. Der hatte keine normale, schöne Farbkombo. Das war immer so Neon-Türkis mit Orange oder so. Das sah jedes Mal kacke aus einfach. Neon-Türkis mit Orange. Es gibt den für Jungs in Blau-Blau und ich glaube, es gab Gelb-Rot und dann noch so ein rosa. Gelb-Rot, so. Alter. Gelb-Rot, weil das ist ja dieses Standard-Lami-Ding. Im Endeffekt ist ja der aus Holz auch gelb-rot. Ja. Oh Gott, ey. Wie laut das gerade war. Ey, du Witzker, ich glaube, wir haben es auch langsam im Kasten. Das war zum Sonntag hier gerade. Ah, bevor du hier im Sitzen einschläfst. Geil. Sieht gut fertig aus. Würde ich sagen, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die neue Google-Frage. Ja, du musst mir noch eine stellen. Und ein Album haben wir auch, Google-Frage, perfekt. Mhm. Und zwar ist die Google-Frage, ist Nachdenken gesund? Ob Nachdenken gesund ist? Ja. Das ist wieder so eine verrückte Frage. Hey. Ja, was soll ich denn langen? Wer beschäftigt sich denn mit langweiligen Fragen? Sind wir hier etwa der Billo-Podcast von nebenan oder was? Ich hatte der letzte eine richtig gute und habe es nicht aufgeschrieben. Oh nein. Weißt du, das ist... In dem Moment dachte ich so, boah, das ist die perfekte Frage für einen Podcast. Da habe ich so ewig lang drüber nachgedacht und so, ja, Mann, das ist genau die richtige Frage. Und wollte es mir aufschreiben, was war, während ich Auto gefahren bin. Und dann habe ich während der Rest der Fahrt irgendwann nicht mehr drüber nachgedacht. Und wo ich dann am Zielort ankam, hatte ich es vergessen, mir das aufzuschreiben. Und dann ist mir 2 Stunden später wieder gekommen, ich wollte doch irgendwas aufschreiben. Und dann wusste ich die Frage schon nicht mehr. Oh. So bitter. Ja, in dem Moment weiß man ja, dass es gut war. Ja. Das ist so schade. Richtig schade. Aber wir kommen, jetzt feuer ich wieder aus der Fragenkanone beim nächsten Mal. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin gespannt, was du rausfindest. Ob da was, ob da was bei Runden kommt oder ob die Antwort einfach ja ist oder nein. Nein. Aber man kann das ganz einfach beantworten. Gut. Ich denke, ich habe was Gutes für einen Abschied. Okay. Aber ich glaube, du wolltest schon was sagen? Nee. Dann, ich würde sagen, wir wünschen den Leuten eine gute Woche. Ich habe hier eine Ende vorbereitet, die einen Trommelwirbel gibt. Und wenn der Trommelwirbel gleich durch ist, dann sagst du einfach Ciao und dann ist es durch. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, hier kommt's. Ciao.